Kundgabe 2539. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.11.1942. Liebe, Weisheit, Wille und Kraft. Wesen Gottes. Was sich eurem Auge darbietet, hat Gott geschaffen aus übergroßer Liebe. Er hat es erstehen lassen zu weisestem Zweck. Es wurde sein Wille tätig und es äußerte sich seine Kraft im Entstehen der Schöpfung. Also ist Liebe, Weisheit, Wille und Kraft in allen seinen Schöpfungswerken zu erkennen. Denn Liebe, Weisheit, Wille und Kraft ist der Ursprung alles Geschaffenen. Sie sind das Wesen dessen, der Schöpfer ist aller Dinge. Gott ist Liebe. Gott ist Weisheit. Gott ist Wille und Kraft. Was aus Gott hervorgeht, was sein Schöpfergeist als Gedanke in die Tat umsetzt, das muss einem Zweck entsprechen. Ansonsten es nicht weise wäre. Es muss ein Liebeswirken sein, also etwas Beglückendes zum Ziel haben. Und es muss den Geist Gottes in sich tragen, der da ist, Wille und Kraft. Also muss das Geschaffene etwas Wesenhaftes bergen, das einem glückhaften Ziel entgegenstrebt. Und es muss die Schöpfung Mittel sein zum Zweck, ein Mittel zur Erreichung des glückhaften Zustandes. Und diesen glückhaften Zustand will die unendliche Liebe Gottes dem Wesenhaften bereiten, weil sich das Wesenhafte diesen Zustand einstmals verscherzt hatte und die Liebe Gottes ihm die Möglichkeit bieten will, sich seine Liebe wiederzugewinnen und mit ihr die ewige Seligkeit. Und so ließ Gott Willen und Kraft tätig werden und er formte Dinge in weisester, liebevollster Fürsorge, die nun dem Wesenhaften Aufenthalt sind und Mittel zur ständigen Höherentwicklung. Amen.